Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Auf dem Titel der amerikanischen Zeitschrift Rolling Stone abgebildet zu sein. Das war ein so begehrter Erfolgsbeweis für Rockbands und Musiker, dass es 1972 sogar einen Hit, einen Song darüber gab. On the Cover of the Rolling Stone von Dr. Hook and the Medicine Show. Das aktuelle Cover des Rolling Stone zeigt den Basketballspieler Kevin Durant. Auf dem allerersten war seinerzeit John Lennon. Dazwischen liegen exakt 50 Jahre, teils bahnbrechendes Schreiben über Musik und Kultur und Politik. Nicole Markwald über die bewegte Geschichte des Rolling Stone. Ein Studienabbrecher der Universität von Berkeley und ein Jazzliebhaber des San Francisco Chronicle. Sie sind die Gründerväter des Rolling Stone Magazins, dem Heft, das Journalismus in den Rock'n'Roll brachte oder auch andersrum. Jan Wenner und der knapp 30 Jahre ältere Ralph Gleason lernten sich bei einem Konzert von Jefferson Airplane in San Francisco kennen. Kurz darauf entstand die Idee der beiden Musikliebhaber, ein Musikmagazin zu gründen. Gleason lieh Wenner $7,500 in einem Loft in San Francisco. Wurde ein Büro eingerichet. Und am 9. November 1967 erschien die erste Ausgabe des Rolling Stone. Wenner erinnert sich an das erste Titelbild. Well, that would be John Lennon. Wir hatten ein Bild von John Lennon auf dem Cover aus dem Film How I Won the War. Es war ein Zufall, dass ausgerechnet er der Erste auf dem Cover war. Aber was für ein Glückstreffer. Es hätte rückblickend keinen besseren gegeben. Rund 7 Leute arbeiteten zu Beginn für das Heft. Bezahlt wurde anfangs keiner. Heute sind 700 Mitarbeiter für das Blatt zuständig und der Rolling Stone hat sich über die Jahrzehnte den Ruf als Bibel unter den Musikmagazinen erarbeitet. Joe Hagen hat die Biografie Sticky Fingers über Jan Wenner verfasst. Er sagte gegenüber CBS, Jan war klar, dass die Jugendkultur wegweisend war und dass Rock'n'Roll der erste Ausdruck ihrer Macht war. Und diesen Stoff brachte er alle 2 Wochen im Rolling Stone unter. Jimi Hendrix, Bob Dylan oder Tupac Shakur. Plattenbesprechungen, Konzertkritiken und Musikerinterviews waren die eine Säule für das erfolgreiche Heft. Darüber hinaus hat der Rolling Stone stets Platz geschaffen für popkulturelle oder gesellschaftliche Themen wie Klimawandel, der Erfolg der Simpsons oder die Finanzkrise von 2008. Gründer Jan Wenner sagt, Rolling Stone has been a mission to me. Der Rolling Stone hatte eine Mission. Anfangs ging es um die Musik, was sie bedeutet, wofür sie steht. Mit der Zeit professionalisierten wir uns und ich wollte, dass der Rolling Stone eine Stimme in unserer nationalen Konversation hat. Der Rolling Stone stand auch lange für Fotografien von Richard Avedon und Annie Leibovitz und Reportagen und Geschichten von Hunter S. Thompson oder Tom Wolfe. Matt Taibbi ist der wohl bekannteste Autor der neuen Generation. Er beschrieb einst die Bank Goldman Sachs als enormen Tintenfisch, der sich um das Gesicht der Menschheit geschlungen hat und seine blutsaugenden Trichter in alles rammt, was nach Geld riecht. I describe them as a great vampire squid wrapped around the face of humanity. Relentlessly jamming its blood funnel into anything that smells like money. I think that was the phrase. Der wohl größte Skandal ereilte das Blatt 2014, als es über eine angebliche Massenvergewaltigung an der University of Virginia berichtete. Wenner musste einräumen, die Geschichte nicht ausreichend geprüft zu haben. Der Rolling Stone entschuldigte sich und zahlte Entschädigungen in Millionenhöhe. Für Jan Wenner ist die Ära Rolling Stone nach 50 Jahren nun fast vorbei. Im September kündigte der 71-Jährige an, seinen Mehrheitsanteil am Heft zum Verkauf zu stellen. Zukunft also ungewiss.